Ich habe aber auch viele tolle Erfindungen gemacht. Die Klobürste als Abwaschbürste zum Beispiel. Oder Kartoffelchips für Linkshänder. Nies, ja. Wir sind auf Sendung. Liebe Hörer von Radio Schottland, im ersten Teil der Sendung testen wir ein neuartiges Navigationssystem für Pferde. Und dann gibt es eine Reportage vom Puddingbillard. Und dann noch unsere beliebte Bastelstunde. Doch vorher muss ich noch schnell unseren Erfinder anrufen. Er wollte eigentlich längst im Studio sein. Pronto, Egolberto, Pizza Service. Was kann ich für Sie tun? Da hab ich mich wohl verwirrt. Lass mich mal. Oh, Amis. Bitte warten. Egal. Versuche ich's gleich nochmal. Täglich werden neue Erfindungen gemacht, die uns das Leben erleichtern. Unsere Reporterin Lisa Lustig berichtet jetzt von einer ganz besonderen Neuigkeit. Ein Ritterpferd mit Navigationssystem. Lisa, hörst du uns?